Is het? Ja, ze is het. En. Pogo! Pogo! Ruft aus dem Radio. Jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr im Bermudafunk. Sehen halt besser aus. Bahnhofsvorplatz Richtung Dom. Zwischenmenschlicher Pogrom. Wortgefecht vom Einkaufsrausch. Bald kommt es zum Schlagabtausch. Ihre Hand trifft deine Stirn. Seine Kutscher auf Kirn. Kurzer Blick, es tut mir leid. Schon dann weiter, Gämerei. Der Lüge zu mir macht sich das alles anders aus. Und das ist doch ein Wunder. Wir schlagen fest da drauf. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermudafunk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger, verantwortlich für die Sendung. Wenn heute nicht der 25.06. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und zu Gast hier sind wieder mal ganz viele Leute. Ich fange mal mit der Natalia an. Die haben wir auch gerade eben Trommeln gehört bei Selfmade Millionaires. Ich habe mich selbst lange nicht mehr Trommeln gehört, aber danke. Ja, wie lange ist es schon her? Richtig ranhalten, das Mikrofon. 2,7 oder sowas in der Richtung. Wann, warum bist du so leise? Warte mal. Was für ein Mikro hast denn du? Ich habe ein Mikro, hört ihr mich? Ja. Ja. Ja, ich bin ja auch nur Schlagzeuger gewesen und nicht Mikrofonspezialist, ne? Hier an die Unterlippe so. Ja, genau, an den Mund halten, ja. Ja, aber dann kann ich dem Nils nichts mehr abgeben. Dann müssen wir fast knutschen, wenn wir uns unterhalten müssen. Ihr müsst euch abwechseln, nicht synchron. Nee, es lag nicht an dir, es lag an dem Mischpult, das hat ja einen Wackler. Ah. Ja, es geht alles zugrunde. Ja, und jetzt sind wir schon beim Thema heute, der heutigen Abend, des die heutigen. Anderen zwei müssen auch noch. Ja, ach so, stimmt, ja. Ja, ich wollte gerade sagen, okay. Sind noch mehr Leute da. Ja, genau, das wollte ich eigentlich. Haben wir noch. Ja, der Nils von der ehemaligen Punkstelle. Der guten Abend. Hallo. Aufgrund Facebook seine Webseite aufgegeben hat. Hallo, ich bin Emre. Der Emre ist auch da und natürlich. Ja, genau. Didi. früher Didi genannt, genau, Dittmar. Genau, und Dittmar mit zwei harten Ts. Mhm. Und du hast. Mit Absicht. Du hast, deshalb bist du hier. Heute ist die offizielle Einweihung der Pogo Radio App. Richtig. Für Android-Geräte. Mhm. Ich habe so ein bisschen rumgespielt in meiner Freizeit und es gibt jetzt für Android im Play Store ganz offiziell die Version 1.0 verfügbar. Ist tatsächlich auch schon 24 Mal runtergeladen worden. Bis vorgestern. Von heute habe ich noch keine Zahlen. Und ja, da kann man das, was man auf der Webseite sieht, zusammengefasst in einer App, leichter erreichbar und mit sich rumtragen. Also während man in der Küche ist oder sich sonst wo aufhält. Schöne App. Ja. Und zwar kann man da halt dann irgendwie im Chat kann man mit dabei sein und man kann sehen, was gespielt wird. Man kann, während Pogo Radio nicht läuft, hört man dann punkrockersradio.de den Stream. Genau. Und sieht auch, welche Bands da gerade spielen. Und in dem Chat kann man dann auch jederzeit sein Gemüse von sich geben. Genau, ich kann ja die Features nachher so peu à peu mal so ein bisschen also erzählen, was man da so machen kann. Wenn ihr ein Android-Gerät habt, also ein Handy oder ein Tablet oder sowas, dann könnt ihr euch umsonst im Google Play Store, genau, könnt ihr euch das runterladen. Und es ist einfach nur so zwei Klicks und fertig ist die Chose. Also braucht ihr keine Angst haben vor der Technik. Passiert auch nichts, müsst ihr auch nichts unterschreiben. Sondern nee, das ist nur ja, einfach nur anklicken. Ganz einfach. Ich würde ja unterschreiben, aber es geht ja nicht für mein Telefon. Ja, es geht nur für Android-Geräte. Ja, ja. iOS-Entwickler sind willkommen, die können mit mir Kontakt aufnehmen oder einfach was programmieren, so wie ich halt eben machen. Genau. Spread the word. Ja. So. Gut, wir hatten alles die App runtergeladen. Da soll ich mal hier im Chat anmelden. Wo seid ihr denn alle? Wahrscheinlich alle gucken sie Fußball. Aber ich habe auch schon. Fußball ist jetzt gerade Pause. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die wollen das noch machen. Die trauen sich bloß noch nicht. Ja, aber was ist mit den 24? Interessant ist, an dem Tag, am 17. habe ich das ja in den Play Store eingestellt. Ja. Erstmal so heimlich. Ich habe ja noch niemandem was gesagt, außer dir. Da haben sich aber sofort aus der Schweiz zwei Kandidaten was runtergeladen. Ja, den kenne ich. Der ist der von der Band Frank, der Schlagzeuger. Okay. Dem habe ich das persönlich geschickt. Dann herzliche Grüße. Ja. Falls du zuhörst, geh mal hier in den Chat und randalier mal ein bisschen rum, bitte. Ja. Ja, Emre, du wolltest irgendwas sagen? Du hast es jetzt gerade vor dir, diese App. Wie ist dein erster Eindruck? Ja, ich finde das super, weil ich mich hier sehen kann. Ja, genau. Während der Sendung. Das ist großartig. Ja. Man muss nicht unbedingt Fußball gucken. Ja, man kann auch einen Emre anschauen. Ja, weil wir zwei haben, glaube ich, schon einen Ball. Ne? Ja, der Emre. So eine Kugel, also eine Billardkugel sind wir eigentlich. Ja, der Emre, der hockt ein bisschen zu arg im Licht. Wir können auch einen Vorhang zuziehen, dann ist die Abendsonne nicht so. Ach, der wird überstrahlt. Ja, das ist der Mann, der hier im Atomfeuer sitzt. Ja, genau. Das ne? Das strahlen, passt ihm gut. Ja. Genau, ihr müsst ganz langsam winken, wegen der Verzögerung. Hm. Probier das mal. Ja. Doch, das. Links. Ja. Also in der App oder im Netz draußen ist das Bild alle 3 Sekunden nur neues und es ist dazu noch 5 Sekunden Verzögerung. Das heißt, wenn wir hier jemanden erschießen, kann man das zwar sofort hören, aber erst 5 Sekunden später im Netz sehen. Das heißt aber auch, wenn ich ein dummes Gesicht mache, sieht das jeder 3 Sekunden lang, richtig? Ja, wenn in dem Moment das Foto gemacht worden ist, ja. Mhm. Genau. Weil es ist ja keine Kamera, es ist keine, Ach, klappt nicht, glaube ich. Ja, das Feature jetzt, das Bild zu skalieren, ist leider noch nicht dran. Aber das wäre noch eine Möglichkeit, dass man mit so 2 Fingern das Bild noch vergrößert und dann kann man so auf dich ranzoomen. Ja. Unbedingt, das ist zwar unscharf, total notwendig. Aber dann hat man dich quasi isoliert aus der Masse der Kamerierer. Ja, aber dass das unscharf ist, das liegt nicht an ihr, sondern an der Kamera. Oder weil ich keine Brille trage, auch möglich. Ja, vielleicht auch das. Ja, wie gesagt, wir sind hier, wir machen heute hier einen technischen, wir probieren hier alles aus. Und zwar, man kann jetzt auch hier per Skype, könnt ihr uns hier anrufen. Wer ist dabei, uns hier über Skype zu entern? Einfach bei Pogo Radio eingeben bei Skype und dann könnt ihr hier einfach drauf losbabbeln. Bis ich das Ding wieder ausmache. Wo ist denn der Richard, wenn man den braucht? Der ist doch eigentlich immer für sowas. Ich hätte jetzt gedacht, dass... Die kommen noch. Richie kommt noch? Ja, die sind gerade noch wirklich am Fußballspielen. Ne? Die haben ja montags immer ihren Sonic Ball Stars. Ach, die spielen? Okay. Ja, glaube ich ja mal. Und der Doof wollte auch noch kommen. Ungünstig. Ja. Ungünstig, am Montag zu spielen, wenn du Sendung hast. Ja, das ist halt... Ja, das ist halt... Das kriegst du aus den Buben nicht rausgeprügelt. Du bist noch nicht lang genug hier, Rüdi. Du musst ja ein bisschen mehr Mühe geben in Köln. Ja. Wie schafft der Rüdi das denn dann so oft hier zu sein? Der ist doch oft in der Sendung gewesen, habe ich gedacht. Oder stimmt das gar nicht? Ja, die haben ja natürlich immer so Saisonpause und sowas. Oder dann hat er sich mal wieder einen Fuß gebrochen oder angerissen oder sowas. Ach, Firlefanz. Ja. Genau, und das nutzt er dann halt aus. Mhm. Und kommt dann hierher gewackelt. Gut. Wie ist es mit Musik, sagt einer. Wie ist es mit Musik, Rüdi? Muckens. Das war, wer ist denn das von euch? Weil ja, Muckens, wir haben ja 3 Leute so Android-Gerät und das könnt bin alle, ich nicht. Ihr könnt hier alle was eingeben. Wir machen Musik, genau. Starlings of Sound. Was ist das für eine Band? Der Dietmar hat es vorbeigebracht. Dietmar. Ja, ich habe das auf Punkrockers Radio in einer von den Sendungen, die da machen, Kopfpunk oder eine von den 2 anderen, lief das und ich dachte, geil, mein Sound. Ja. Dann läuft es hier ja gar nicht exklusiv. Genau, dann habe ich die bei Bandcamp dann runtergeladen, also gekauft. Da, man kann ja auch mal eine Band unterstützen, so, ne? Das stimmt, ja. Das ist Synthpunk. Könnt ihr bald auch bei Pogo Radio machen, weil das ist wirklich wichtig, weil ich muss jetzt bald bezahlen dafür, für diesen Auphonic Nachbearbeitungstrack. Den ich da benutzt, den ich jahrelang umsonst benutzt habe. Da wollen sie jetzt, haben sie gemeint, ihnen geht langsam die Kohle aus und jetzt wollen sie mal Geld sehen. Von dir? Von mir, ja. Ja, von allen. Von allen? Ja. Nee, ich bin heute noch. Von allen, die es benutzen. Heute noch über eine Webseite mit lauter APIs. Das sind nur 9 Euro im Monat, aber das ist ja von. Ja, wir sollten mal sammeln gehen. Ja, genau. Und zu einer Kollekte zusammenschließen. Wer ist denn nicht auf Facebook? Okay, hier sind keine Hände hochgegangen. Im Netz habe ich jetzt auch keine gesehen. Also ihr seid alle auf Facebook. Dann werden wir jetzt auf Facebook das mal thematisieren und einsammeln für dich. Das wird dir irgendwie mal ein Budget für ein Jahr oder so zusammengegammelt kriegen. Ich habe ja so einen Flatter-Account, aber in meinem Freundeskreis weiß niemand, was Flatter ist. Wer von euch weiß, was Flatter ist? Keine Ahnung. Nein, ich auch nicht. Du weißt auch nicht, was Flatter ist. Flickr aber. Flatter, ne? Du hattest mir das mal erklärt, aber ich hab vergessen. Ne. Ja. Bezahlsystem, ne? Und wie bitte? Ja, ein Bezahlsystem. Irgendwas ein Bezahlsystem. Ja, das ist so ein Spendensystem. Das ist so ein Spendensystem, ja. Das ist so ein, wo keiner mitmacht. Das ist so ein digitaler Hut. Oh, das ist, also nicht hier. Ja, aber hier nicht. Es läuft sehr gut. Podcaster verdienen teilweise richtig okay Geld damit. Also um die Unkosten reinzukriegen und so ein Bier obendrauf. Es kommt halt darauf an, wie viele Hörer du hast, ne? Das ist ja prozentual, zahlen dann 1%, zahlen dann was. Und bei so technikaffinen Podcasts ist natürlich die Anzahl größer. Bei so einem Podcast, den ich ja, ne, oder Sendung, die ich hier mache, ist es natürlich so, dass die Leute nicht mal wissen, was eine App ist. Also, und wenn du mal irgendwas erzählst, schon Internet, dann kennen sie nur YouPorn und das war's dann. Ich würde mal sagen, Facebook ist eine gute Adresse, weil da hast du mit Sicherheit mehr Leute, die dich kennen, die ja folgen und sonstiges, als diejenigen, die deine Sendung oder Podcast hier auch hören. Und wenn wir bei denen einsammeln gehen, vielleicht schickt man hätte man da mehr Chancen. Vielleicht schickt man meine Mutter ja 10 Euro für einen Monat. Ne? Eine Krokodilsträne irgendwo noch so mitschicken. Okay, was ist denn mit Sound hier? Ja, Musik. Wir machen Sound. Ja, wir machen Gamma Blitz Boys. Das habe ich mir heute. Nee, Stalins of Sound wollte ich hören, ne? Mhm. Ja, genau. Ich spiele mal's. We'll be right back. So, das waren die Bands Darlings of Sound. Woher kommen die? Oder? Keine Ahnung. Das, aber ich fand das einfach nur ja. Klasse Synth-Punk. Ja, dann gehen da Grüße an den Kopf-Punk, ja, an den Marco. Der hat es ja wahrscheinlich dann entdeckt. Wahrscheinlich, wenn er es war. Es ja. gibt ja noch eine andere Sendung. Mhm. Kiff, Knox, irgendwas. Der Knox, ja, genau. Knox, ja. Der, ja. Der noch älter ist als ich. Ja. Ich glaube, das war Kopfbank, weil war ich dann auch zufällig im Chat und bin völlig ausgerastet, weil ich dachte, endlich mal Sound, den ich auch richtig gut finde. Entschuldigung. okay. Ich übernehme mal so ein bisschen. Ich dachte, ich erzähle mal was über die App. Ja, mach das. Genau. Mhm. Wir haben gerade eben festgestellt, dass diese App, wenn man sie startet, wir haben das aktuelle Webcam-Bild. Das ja. ist immer, wenn die Kamera angeht, dann kriegt das die App automatisch mit. Also auch abends, wenn er die dann aus Spaß und guter Laune dann mal anmacht, die Cam, dann kriegt die App das automatisch mit und schaltet dann sich sofort ein und überträgt das Bild. Sonst wäre da irgendwie so ein komisches Sendezeichen-Bild, ne, offline. Ja. Das wäre ja ein neues Party-Feature bei Rüdi, oder? Ja, auf jeden wenn Fall. Wenn es immer angeht, dann könnte ja. man richtig, so lustige genau. Bilder zwischendurch man, reinschmeißen. Können die Leute, wenn sie dann anrufen, ist schon jemand da? Dann kann ich sagen, ich schau doch da einfach mal hier auf der Webseite. Ne? Ja, das ist super. Ja. Genau. Gefällt mir direkt. Ne, und gestern Abend war es besonders schön, weil er hängt ja die Webcam meistens aus dem Fenster raus und dann guckt die direkt in den Sonnenuntergang. Und jetzt gibt es hier ein Menü oben, da steht Pogo Cam. Wenn man da drauf drückt, dann sieht man, dass man den Dom auch noch einschalten kann. Dann sieht man den Kölner Dom. Oh, konnte ich natürlich nicht vermeiden, aus, ja. ne, weil also diese VR-Kamera. Genau, richtig. Ja. Als ich mal außerhalb von Köln war, hatte ich mir extra ein kleines Programmchen geschrieben, das dann alle Bilder über den ganzen Tag runtergesaugt hat. Und dann konnte man das in einem Loop laufen lassen, in einem anderen Programm. Und dann lief dann ein Tag im Zeitraffer ab. Und ich hatte so Heimweh nach Köln. Ich hing dann immer vor diesem Programm und guckte mir dann unter Tränen dann diese Bildchen da an. Ja, und was eben das Schöne ist, wenn der Rüdi die Kamera in den Sonnenuntergang hält und man schaltet dann um auf den Dom, dann sieht man einmal in den Sonnenuntergang und dann guckt man aus dem Sonnenuntergang raus auf den Dom. Das ist also Schuss und Gegenschuss, wie man in der Filmsprache sagt. Und das ist ein Zufall. Ja. Das ist schön. Das ist ja ein Zufall. Ja. Genau. Ja. Ja. Ja, hier steht gerade, die Kamera ist offline, ne? Auf diesem Teil hier. Ja, manchmal hat er Übertragungsschwierigkeiten mit dieser Steuerdatei und wenn die Steuerdatei irgendwie spinnt, dann steigt der da aus. Ja, sie ist eine Aulige. Das ist mein altes DeFi-Handy. Jetzt sind auch alle Geräte irgendwie im Internet, ne? Alle. Ja. Alle oh. WLAN hier. Ah, ja. Cool. Endlich, weil ich habe jetzt die ganze Zeit geguckt, ob irgendwann mal was passiert. Und hier steht jetzt, die Anwendung Pogo Radio wurde unerwartet beendet. Versuchen Sie es erneut. Schließen und Bericht. Ich werde mir selbst jetzt mal gerade einen kleinen Bericht schicken mit dem Wörtchen. Ja, und während der... Fuck, genau, Spielmalsendung. Das schickt, dann spiele ich ein Lied von Gamma Blitzboys aus Landau, die ich sehr, sehr gerne höre. Mit dem Lied Torero. Vielleicht wird morgen wieder so ein schöner Tag. Ich back Plätzchen, sing Lieder, schick Blumen für dein Sarg. Wenn in Sicherheit du dich wiegst, wieg nochmal nach. Denn mit Sicherheit ist heute dein allerletzter Tag. We'll be right back. Ja, hier ist immer noch Pogo Radio beim Mutterfunk und das war gerade eben Gamma Blitz Boys mit dem Lied Torero. So, wir sind hier wieder 5 Leute in einem Raum, in einem Studio. Genau. Ja. Und ich war ja irgendwie mittendrin hier über die App was zu erzählen. Genau, und ist er abgestürzt. Achso, ja, genau. Ja. Auf meinem alten Android ist das abgestürzt. Ich habe es tatsächlich geschafft, also von Android 2.2, ich weiß nicht, Froyo oder so ein Zeug hieß das, bis zum allerneuesten das zu unterstützen. Allerdings muss ich sagen, bei dem alten habe ich mir nicht so viel Mühe gegeben, weil das war jetzt nicht so meine Priorität. Ich weiß auch nicht, wie viele Menschen sich das runtergeladen haben. Ich glaube, wenn ich das war, dann vielleicht noch jemand anders. 2 oder so. Gut. Also ist es, das neue Update ist ja gestern rausgekommen, ne? Genau, es ist bereits ein Update gelaufen. Ja. Irgendwie ist das vielleicht untergegangen. Ja, müsst ihr es selber nochmal deinstallieren, wieder installieren. Genau. Kleiner Hinweis, falls ihr nicht alle 3 Sekunden ein frisches, neues, schönes Bild seht, was irgendwie Sinn macht in der Reihenfolge und alles durcheinander aussieht oder Störungen hat. Da kommt jemand, es klingelt! Die App kurz deinstallieren, neu installieren und alles wird gut sein. Genau. Warum das mit dem Update nicht funktioniert hat, da habe ich heute auch was gelernt, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ja. Und dann kommt noch dazu... Wollen wir noch schnell wetten, wer kommt? Ja, ich kann mir das vorstellen. Die Fußballer kommen jetzt. Kommen die zusammen? Ja. Okay. Aber bei irgendjemand klingelt jetzt gerade das Handy. Ich höre nichts. Ich höre das über den Kopfhörer. Da hört man es immer, wenn es so klick, klick, klick macht. Ja, was wollte ich noch sagen? Ach so, das rattert. Ja, nee, das ist nur der Suchstrahl. Es gibt ja zum Beispiel auch Leute, die sagen, mein Handy ist zu voll mit irgendwelchen Spielen, so Candy Crush Saga und sowas. Warte, wer war das gerade? War das Nils, warst du das? Nein, das sind nur Business-Anwendungen, die ich bei mir auf meinem Handy habe. Ja. Aber diese Pogo-Radio ist gerade mal 1,3 MB schlank. Also Moment. So groß wie ein aufwendiges... Die macht aber einen Cache auf. So schlank wie ich. Ein Cache von 5 Megabyte Maximum. Du bist 1,4 MB. Also, ich dachte, ihr sagst was Nettes, so 1,1 MB oder so. Nein. Gib ihm 7,5 Megabyte insgesamt mit Cache und allem drum und dran, was es irgendwie auf deinem Phone verbrauchen wird. Aber mehr wird es definitiv nicht sein. Und ich würde sagen... Ich schmeiß Facebook runter. Ich wiederhole mich jetzt gerade. Ich mach mal den Imam. Twitter ist böse. Löscht Twitter, das interessiert sowieso niemanden, es ist alles gelogen, es ist nur des Teufels und mach das weg und tu mal die Pogo-App drauf, die ist gesund. Guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Yeah. Jetzt kommen noch mehr Leute, geil. Heute ist ja Tag der offenen Tür hier bei Pogo Radio, darf jeder mal kommen. Ich wollte nicht nur kacken, ich fahre gleich nach Hause weiter. Ja, sehr gut. Das Klo weißt du, was ist. Was gut. Ist mit dem Doof, kommt der auch noch? Doof muss essen. Ah, ja. Ja, Essen ist wichtig. Dann sind wir doch wenige heute hier. Ja. Gut. Wie hältst du das eigentlich mit dem Testen? Sag mal, die ist jetzt gerade online gegangen, quasi im Play Store erreichbar. Ja. Aber du hattest noch gar nicht Möglichkeiten, das zu testen irgendwie? Ja doch, wenn ich entwickle, dann habe ich ja bei mir es auf dem Gerät drauf. Ich aber dachte, das ist noch dazu nicht im Play Store. Musst du die erstmal senden irgendwie, damit du das testen kannst. Nee, folgendes. Sehr gute Frage. Das bringt mich nämlich genau auf den richtigen Punkt. Und zwar, Pogo Radio wird ja über Punkrockers Radio eingeströmt. Na? Der generiert einen Stream und das geht bei Punkrockers rein. Und Punkrockers geht dann wieder raus ins Netz. Und Punkrockers Radio läuft immer. Jeden Tag 24/7 läuft immer dieser Stream. Da ist immer irgendwas los. Wenn man auf pogoradio.de/live geht, dann sieht man die ganzen Informationen. Zum Chat geht's hier und der Stream ist da und so weiter. Und dann bin ich auf den Chat gegangen, habe gesehen, oh, da ist ja ein Chat, da ist ein Player mit dem Stream. Da wird angezeigt, wer die letzten 4 Lieder in der Playlist, die gerade gelaufen sind, das, was jetzt im Moment läuft. Mit ein Bildchen und ein bisschen Zusatztext und wie gesagt eben der Chat. Und dann dachte ich mir, wow, lauter tolle Sachen. Hab mich kurz informiert und gedacht, okay, das ist eine App. Das heißt, ich kann in der App nachbauen, da ist ein Chat drin, da ist die Webcam drin vom Rüdi, da ist die aktuelle Band drin, das ist die Playlist von den 4 vorhergehenden Bands und all diese Sachen habe ich dann zusammengesammelt und eine App draus geschraubt. Aber du musstest tatsächlich dann Sachen nachbauen, ja? Das ist nicht, dass du jetzt den Chat irgendwie übernehmen konntest, irgendwie, dass es quasi. Nee, das ist ja keine Webseite. Die Webseite ist sowieso wackelig und hässlich und ich will natürlich, dass das so aussieht, wie ich das möchte. Und das ist der Vorteil an so einer nativen App. Man kann es wirklich so machen, dass es sich weich und geschmeidig anfühlt oder es stürzt ab. Ja, Respekt. Also wirklich cool gemacht. Also großartig. Kann ich als Webentwickler, glaube ich, sagen. Ja, das Geile ist halt auch, dass du damit Spracheingabe machen kannst. Also du brauchst immer eintippen, sondern du kannst einfach irgendwas reinlabern und es wird dann automatisch dann, wie gut man halt spricht, ne? Soweit waren wir eigentlich noch gar nicht, aber gehen wir jetzt erstmal in den Chat rein. Lauter, leiser. Oh. Was? Achso, du, ja, genau. Okay, man kann, das ist von der ganzen Bedienung her alle eigentlich relativ modern, verstößt allerdings auch wieder gegen die guten Sitten, was man da so von links und rechts alles so reinwischen kann, aber das ist jetzt egal. Von links, war das links? Da ist rechts, hier ist links. Okay, also von links kann man reinwischen, dann öffnet sich da so ein, oder kommt so ein Ding da reingeschoben und das ist dann der Chat. Gib mal irgendeinen Namen ein und schon ist man drin. Also hier Account oder so ein Quatsch braucht man natürlich nicht. Ist einfach nur, damit man weiß, wer da irgendwas gemacht hat. Und da gibt es ein Eingabefeld. Wenn man da drauf drückt, das ist dann neben dem Fump, das ist ein Eingabefeld. Da ist aber so ein kleiner Hinweis, was man da so machen könnte. Bei mir steht jetzt gerade echt jetzt. Manchmal steht es da auch auf Schwäbisch Verstosch, Kerle oder ähnliches. Da klickst du drauf und dann kommt die Tastatur da hochgefahren. Und da gibt es beim Android immer so ein kleines Mikrofon, wo man da reinsprechen kann. Ich probiere das jetzt gerade mal. Drück drauf. Und dann macht er hier Pogo Radio. Und er hat es verstanden. Pogo Radio. Ich mache Fump und dann ist das im Chat. Das, was ihr da seht im Chat, Pogo Radio, dieses Wort, das habe ich jetzt gerade gesprochen, nicht getippt. Das hast du im Sinne der Barrierefreiheit gemacht, ne, damit auch Kriegsversehrte das benutzen können. Richtig. Ja, oder Leute, die gerade die Hände für was Wichtigeres benutzen müssen. Ja. Zum Beispiel wischen oder abwaschen. Nee, das ist die Bundes... Zunge auch wischen? Man kann auch, also Leute, die wischen. Ich habe so einen SCH-Fehler. Ja, die Bundespräsidentenfunktion, weil der will uns ja jetzt alle in den Krieg schicken und da verlieren viele Leute ihre Hände und deswegen muss man da auch mal eine Spracheingabe haben. Ja. Ich hab ja auch keine Hände mehr eigentlich. Ich habe mir die im Google Play Store gekauft. Die sind auch ausgezeichnet mehrfach. Ich wollte gerade sagen, der Trend geht zur Linkshand. Weg von der Rechtshand. Politisch? Nö, nur von der Hand jetzt. Spiel mal ein Lied. Ja, ja, es kommt drauf an, mit welcher Hand du dein Smartphone bedienst und mit der anderen Hand machst du halt... Spiel mal Musik, bitte. Jetzt wird es zu kompliziert, technisch. Ja, ich habe gerade einen Song reingeschickt bekommen, und zwar über den Chat. Da hat mir der Bommel ein Lied hochgeladen. Auf pogoradio.de kann man auch Lieder hochladen. Und da hat er ein Lied hochgeladen von Bommel und die Bömmelchens. Die Band kommt tatsächlich aus Köln, also auch da, wo auch Pogoradio produziert wird, für den Bermuda-Funk, der in Mannheim und Heidelberg und in Ludwigshafen zu empfangen ist. Ich habe mal gefragt, ob er nicht irgendwie Lust hat, in die Sendung zu kommen, aber irgendwie traut er sich nicht. Aber im Chat als Bommel ist er öfter, den habe ich ja gestern gesehen, ne? Ja, das ist so ein... Hallo Bommel. Vielleicht hat der Hände, aber keine Beine. Ja, oder ist er hässlich. Oder Bommel, kein Unterkörper. Bommel. Wahrscheinlich ist er tierisch hässlich und deshalb traut er sich nicht, weil er jetzt mitgekriegt hat, dass wir auch eine Webcam haben. Auf jeden Fall spiele ich mal das Lied von Bommel und Bömmelchens, Unfreiwillig unkomisch. Das ist ein geiler Titel. Lustig wie ein Messerkampf. waren gerade eben Bommelten in den Bömmelchens. Und cool, Sprachangabe geht. Ja, Sprachangabe geht, ne? Ja, genau. Doppelgänger hast du eingegeben. Ja, genau. Super, geil. Also Bommel sagt, er war gestern hier nicht gewesen und ich meine, ich hätte ihn gesehen, dann war das ein Doppelgänger. Ja, also wenn ihr Bock habt, hier mit live dabei zu sein, ist überhaupt kein Problem. Wir haben nämlich noch, digital haben wir noch alle Plätze frei. Und zwar, wir haben hier auch noch einen Skype-Account. Irgendwie der, mit, über Pogo Radio könnt ihr euch hier zuschalten. Wir haben es vorher noch getestet. Wer möchte bei Skype dabei sein? Ja, genau. Der ist doch bestimmt zu Hause jetzt. Du musst ins Mikrofon reinreden, sonst hört man dich nicht. Rüdi, du hast volles Haar, auch oben, sehe ich gerade. Ja, mich wundert das. Habe ich da hinten so ein Loch irgendwie? So ein. Nee, sieht wunderbar aus. Ja. Wenn ich Friseur wäre, ich würde mit dir gehen. Nee, also der Friseur, ich bin ja aus dem Alter draußen, dass ich irgendwie vom Hausmeister mir die Haare schneiden lasse, sondern ich habe wieder bei meinem 10-Euro-Friseur. Hier im Haus? Mit Migrationshintergrund. Hier im Haus? Der mich nicht versteht und dem muss ich dann immer so Zeichensprache geben. Und da war ich heute gewesen. Kannst du das nicht über Spracheingabe machen? Das ist mir mal in Thailand passiert. Ich habe versucht, dir das zu erklären, weil ich hatte so ein Ludenbart. Ja. Also so ein Schnäuzer, der nach unten runterreicht. Und ich habe ihr versucht, in Zeichensprache zu zeigen, dass sie den nicht abschneiden soll. Dann hat sie den nur auf einer Hälfte abgeschnitten. Ja, du hättest beide Hände benutzen sollen. Ja. Ja. Das war alles? Die Geschichten, die anfangen mit, das ist mir mal in Thailand passiert, enden meistens anders. Ja. Bei dir. Ja, genau. Wenn wir jetzt gerade noch im Chat sind. Also das hätten wir jetzt alles per Spracheingabe machen können. Ja. Wir können das nachher alles mal einschalten und gemeinsam probieren, hier per Spracheingabe direkt reinzubrüllen. Also das Wort Doppelgänger hat er vorhin verstanden bei mir. Und ich sage jetzt mal hier Pillepalle. Ja. Aber ist es hat so, er nicht verstanden? Es ist so, muss man dazu sagen. Pogo. Wir können ja sagen, Pogo Radio ist es barrierefrei, weil man kann ja auch dann in Zukunft dann alles im Chat mitlesen, was hier gesprochen wird. Aber so ist es nicht. Ich habe nämlich mal einen Vortrag gehört vor kurzer Zeit in meiner Schule, dass nämlich Leute, die taub sind, eigentlich auch schlecht lesen können. Mhm. Ja. Und die wollen auch klar, gar nicht lesen. Also ich habe immer gedacht, ja, wenn einer taub ist, dann nimmt es seine Informationen über Lesen auf, aber ist so gar nicht. Also die ganzen Untertitel sind eigentlich für den Arsch. Oh, wenn, ja. Das ist aber bitter, da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Ja. Muss ich jetzt eigentlich die Stimmung hier versauen? Und dann ist auch noch so mit den Gebärdensprachlern, ne? Ja. Dass die nur die Gebärdensprache verstehen, die sie irgendwie da gerade so auf dem Schulhof gelernt haben. Aber wenn jetzt ein anderer Gebärdensprachler kommt, der irgendwie andere Zeichen irgendwie so für sich entwickelt hat, dann verstehen sie es auch nicht. Das ist alles sehr, sehr, sehr kompliziert. Okay, die spielen gerade mit der Spracheingabe. Okay, wenn ihr das mit der Spracheingabe nicht hinkriegt, es gibt da so ein lustiges Menü. Wenn man den Chat auf hat, bei den neueren ist das rechts oben, die drei Punkte, und da kann man zwei Sachen sehen. Einmal den Button, wer sind alles hier? Ungefähr so, wie ich das jetzt ausgesprochen habe. Dann wird einmal angezeigt, wer denn gerade alles im Chat ist und dann, was denn gerade spielt. Das stimmt im Moment nicht, weil die bei Punkrockers Radio nicht gesagt haben, dass jetzt gerade hier Pogo Radio läuft. Schade. Wäre dies der Fall, so würde nämlich in der Info dann na, was anderes angezeigt. Und dann kommt noch dazu, dass man die Anzahl der Hörer sieht. Wir haben es wieder gesteigert. Wir sind wieder auf 28 hochgegangen. Vorhin. Der Richard war es. Ja, genau. Ach so, genau, ja, richtig. Der wenn der hört. Richard kommt, dann schreien alle Mädchen und gehen sofort in den Chat. Genau. Nee, dazu musst du auf das große Dreieck drücken, dann wird der Hörer mitgezählt. Bier. Wenn der Stream nicht läuft. Bier! Okay. Es klappt nicht mit dem Bier. Warte mal. Ich probiere es jetzt auch nochmal hier kurz. Ja, wir überlagern uns hier alle gegenseitig. Spracheingabe. Ja. So. Auch nicht. Oh doch, das hat er, siehste? Fump. Das wird eine absolut unhörbare Sendung für alle, die nicht in diesem Raum sitzen. Wahrscheinlich. Folgendes. Ja. Oder ich spiele noch mal ein Lied und dann erzähle ich was zu diesem Sondermenü-Button. Ja, ich habe ja letzte Sendung schon gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf CDs. Schickt mir bitte keine mehr. Ich werde sie sofort irgendwie dann in die Freebox beim AZ reinlegen. Stopp. Du kannst mir die CDs geben, die du wegschmeißt. Ich sammle sowas. Nee, weil du ziehst bald um und dann muss ich die ganze Scheiße von A nach B tragen. Habe ich keinen Bock drauf. Das ist richtig. Ja. Aber vielleicht so ein paar abholen. CDs gönnst du doch noch. Ich trage die dann. Okay. Ja, nee, auf jeden Fall habe ich da wieder mal ein Paket gekriegt, einen Tag danach, nachdem ich es erzählt habe, dass ich hier keinen Bock mehr auf CDs habe. Und zwar aus Irland von Dead Lamp Records. Und da habe ich natürlich alle mal irgendwie... Ja, redet weiter. Ja, auf jeden Fall habe ich den alle irgendwie dann versucht, irgendwie hier einzulegen und dann war wieder Titel ohne Titel ohne Titel, ne, weil sie dann natürlich zu bekloppt sind, irgendwie das irgendwie einzutragen bei der Okay, die CD-Daten möchte ich auch nicht haben. Ja, und... Was ist das Mikro? Und auf jeden Fall eine ist beschriftet worden und das spiele ich euch ja vor und dann kommt natürlich auch ein Waschzettel dazu und das Einzige, was da draufsteht, mit welchen Bands sie schon auf Tour waren, aber sonst Pupsen. Nichts über dieser Band, ne? Außer, dass sie vom South End on Sea in Essex kommen. Und ich hab's deshalb werde ich jetzt ein Lied von dieser Band spielen, die heißt Social Schism mit dem Lied Nihilistic. Das war die Band Social Schissen. So, und wenn ihr in den Chat guckt, also wir haben jetzt gerade mit der Spracheingabe noch ein bisschen rumexperimentiert. Bei mir funktioniert's. Bei Menschen mit Migrationshintergrund nicht so gut und die Rechtschreibung und die Kommata sind auch so mittelgut, haben wir gehört. Ja gut, man muss ihm beibiegen. Bei den Menschen mit Migrationshintergrund, das ist ja ein ähnliches Problem, was Microsoft unter anderem hatte, als sie die One rausgebracht haben mit diesem Kinect. Da wurden ja bei der ersten und sogar bei der zweiten Generation schwarze Personen, also farbige Menschen, nicht als Menschen erkannt. Das ist wahrscheinlich ähnlich mit den Menschen mit Migrationshintergrund hier, als die Sprachengabe das nicht macht. Bier! Das haben wir alle verstanden. Ja. Ja, es ist eine Frage des Kontrastes. Ja. Okay. Passend dazu, wo wir gerade hier. Oh, das gibt einen Schwedenkräuter. Schwedenkräuter. Fischer gesagt. Ich hatte mir extra hier noch Sportfreunde Stiller das Wort aufgehoben, um einen Schwedenkräuter abzukriegen. Aber da komme ich später zu. Ja. Da gibt es übrigens ein geheimes Menü. Ich war ja vorhin bei diesem Wesen als hier. Darüber ist ein Menüpunkt, der heißt Stolltroll. Wenn er da drauf drückt, ja, der schmeißt sofort etwas in den Chat. Ihr habt keine Chance, das zu korrigieren, zu verhindern oder sonst was. Es geht raus. Da habe ich mich jetzt habe ich gerade zum Beispiel, Wasser ist Gift. Ja, ich habe mich letztens übrigens mit diesem Stolltroll irgendwie, da war eine Sendung von dem Knox. Habe ich einfach nur diese Stolltroll benutzt und er hat sich mit mir unterhalten, obwohl eigentlich er mit diesem Troll sich unterhalten hat. Wunderbar. Ja. Genau, da sind so Sätze drin, wie jetzt gerade hier. Auch eine kosmische Zahl, darauf setze ich einen Haufen. Ja. der also, Stolltroll, das sind einfach Originalzitate, die ich unter anderem aus so einem Video raus habe von diesem Dr. Axel Stoll, der sehr lustige, interessante Ansichten hat, wie die Welt so funktioniert. Wenn ihr Axel Stoll nicht kennt, googelt oder guckt nach Videos, es ist ein Genuss. Es ist unfassbar. Es gibt auch ein Buch, wo der interviewt wird und es ist eine eigene Welt. In sich auch völlig unschlüssig, aber ja, eine Lektüre wert. Also der Stolltroll ist brutal, ihr habt keine Möglichkeit, das zu verhindern. Ja. Wenn er drauf drückt. Wie den Typ halt auch. Ja. Let it go. Ne? Ja. Stolltroll ist, also ich werde den mit der Zeit immer noch ein bisschen erweitern, aber nur wenn es verifizierte Aussagen des Herrn Dr. Axel Stoll sind. So, wir machen weiter musikalisch. Ich war ja letztens, du wolltest schon nicht kommen, ne, Nils? Was? Auf das Konzert im AZ in Köln mit der Jim Tablowski Experience. Ja, deswegen bin ich ja hier, um das jetzt heute hier hören zu können. Genau. Deshalb lasse ich jetzt ein Lied von denen laufen. Die wollen auch in die Sendung kommen, haben sich schon angekündigt, sie wissen noch nicht wann. Es wird wahrscheinlich dann vielleicht die 666. Sendung sein. Heute ist ja die 660. Mal schauen. Richtig. Okay, jetzt läuft das Lied. Ja, das war der Jim Tablowski Experience. Das eine sehr gute Band. Kurz und übersichtlich. Es waren ganz normal regulär 3 Minuten. Es kam dir bloß so kurz vor. Okay, davor war aber eine Null. Achso, ja. Das sind die Stunden, 0 Stunden ja, und genau. 39 Minuten. Genau. Okay. Gut. Ja, nochmal eine kritische Frage von mir. Zeiten von Big Data, wo geht das hin mit der App? Ich vermute mal, wenn irgendwie die kritische Masse erreicht ist, werden da irgendwie Funktionen eingebaut. Erstmal natürlich kostenpflichtige App, wahrscheinlich der nächste Punkt, irgendwie, dass man Geld dafür bezahlt. Nein, weil ich werde von der NSA bezahlt. Das heißt, Ortung ist schon drin oder ja, was passiert, wenn richtig, ich mir genau. Die installiere? Okay, gehen wir mal zu den technischen Details über. Die Informationen, die ich beziehe ich unkomprimiert und unverschlüsselt von Punkrockers Radio. Das heißt, wenn die keine Verschlüsselung einbauen, kann ich sie auch nicht einbauen. Dann ist da dieser Chat. Der heißt, wie heißt der? Punkrockers, ne? Ja, das ist, der Room. Ja, der Room. Aber ja, der Chat Room selber heißt irgendwie ganz anders. Ist scheißegal. Jedenfalls, dieser Chat ist total unverschlüsselt. Wenn der unverschlüsselt ist, kann ich nicht verschlüsseln. Oder euch nicht verschlüsseln. Ich denke doch nur an die Informationen, die auf meinem Handy drauf sind. Und wenn ihr mit einem Smartphone durch die Stadt lauft und so einen tollen Datenratenvertrag habt, dass ihr euch das leisten könnt, wie ich zum Beispiel nicht. Ich kann das nur zu Hause in meinem WLAN machen. Überall in jeder Funkzelle, wo ihr rumlauft, meldet sich ständig euer Smartphone an. Die wissen Bescheid. Kann sich nicht verstecken. Wenn das Ding an ist, dann wissen die, wo ihr seid. Ich kann es weder verhindern, noch durch Verschlüsselung irgendwie unterdrücken. Ihr kriegt eine IP-Adresse, was auch immer dieses ist. Es hat nichts mit Pi zu tun, aber es ist halt so eine Nummer. Jeder Internetteilnehmer, sobald er drin ist und irgendwas machen kann, kriegt eine Nummer und dann weiß jeder, wo die Nummer ist und wo der rumläuft. Ich will jetzt nichts sagen, aber der Nils hat ja mehr Ahnung von dem Kram als ich und selbst ich wusste das. Also ne. Also wir haben ein Handy und wir laufen damit rum, wir wissen, wo wir sind, damit mäht doch nix. Lass uns einen Schwedenkräuter trinken. Genau, das ist eine gute Antwort. Wollte ich nur ganz geschickt einwerfen, weil der Rüdi die ganze Zeit die Schwedenkräuter versteckt. Es ist eh so, wenn du ein Punker bist und du wohnst... Jetzt habe ich deinen Einwurf verstanden. Wenn du ein Punkrocker bist, ne, und du kommst aus einer kleinen Stadt, dann ist eh so, irgendwie wieder so dein Handy an. Dann machst du dich ja eh das Gegenteil von anonym. Weil dann weiß ja jeder, wo jeder redet über dich und du bist Gesprächsthema. Andere Anekdote. Es ist unglaublich schwer. Irgendwo ein Handy an. Irgendwo ist ein Handy an. Gut. Natürlich ist hier ein Handy an, weil wir alle mit Scheiß alle Handys machen. Sind an. Ja. Scheiße, wir können nicht auf Airplane-Mode gehen. Ja. Pass auf, es ist so, wenn du irgendwo im Internet Adressen suchst, um technisch Daten zu kriegen über Musikstreams. Welche Band läuft gerade wo? Wie heißt der Song? Auf welchem Album ist das erschienen? Und so weiter. Es ist unglaublich zäh und schwierig, was zu bekommen. Außer bei Punkbands. Du kriegst immer einen Text, immer ein Foto, wann die sich gegründet haben, wer sich mit wem verkackt hat und so weiter. Es ist alles drin. Kein Problem. Kann man in den Chat auch Bilder hochladen? Die exhibitionieren sich da, also... Kann man in den Chat auch Bilder hochladen? Nee, das ist IRC, macht sowas nicht. Aber du kannst einen Link reintun. Ja, einen Link von einem Bild. Das ja. Weh hochladen. Ach so. Im normalen Chat kannst du diese Links nicht anklicken, sondern du musst dann wirklich mit Copy and Paste da rumarbeiten. Ich habe das aber extra so gemacht. Wenn da ein Link drin ist, dann ist es ein Link. Ja? Wenn du drauf drückst und der installiert dann so schlagartig eine App, die dich total auslutscht, dein Problem. Ja. War Absicht. Ja. Ja. So, wir machen musikalisch weiter. Kurze Pause, ja. Mache ich ja immer musikalisch. Ich sage ja immer, jetzt geht's musikalisch weiter, wenn ich merke, dass da irgendwie gerade was im Stocken ist. Genau. Ja. Ich will mir ein Wort wünschen. Pass auf. Ja. Stock. Ja, Stock. Im Arsch. Okay. Ja. Mach mal das Lied. Was? Mach das Lied. Was? Ja. Und direkt, wenn das Lied endet, dann trinken wir den Schwedenkräuter. Das heißt, wir packen genau. jetzt aus. Wir haben jetzt 3:12. Okay. Aber ich wollte mir doch ein Wort wünschen. Du machst das doch mal mit dem Wort. Das kommt danach. Ach so. Und das soll ich jetzt machen. Aber ich wollte Stock haben. Ja, kriegst du auch noch. Kriegst du auch noch. Hat. Merk dir das gute Wort. USA. Aber ich online. Ja. So, sind wir online wieder hier. So, Schwede. Sind wir online? Ja. Schwedenkräuter! Skål! Prost! Prost! Prost! Das riecht und schmeckt ja so ein bisschen wie eine Blinddarm-OP, ne? Ja. Geil. Da hast du vollkommen recht. Exakt auf den Punkt. Richie hat's auf den Punkt getroffen. Die Wundwasser. Meine Fresse. Ja. Mach noch ein Lied, es stockt wieder. Ich bin jetzt schlagartig nüchtern geworden. Okay. Ja. Ja. Jetzt ist ja Fracking bald wieder erlaubt, ne? Dank der WM. Fracking ist ja, ja seit 1961 in Deutschland erlaubt. Endlich. Ja? Also seit 1961 wird in Deutschland gefrackt. Das Schlimmste am Fracking ist übrigens, und deswegen sollte jeder diese komischen Petitionen dort schreiben, die gerade rumgehen, Fracking im Prinzip ist mir dann auch alle wurscht. Die pumpen eh allen Dreck da unten rein. Aber Fracking, besonders Fracking, bringt das deutsche Bier in Gefahr. Denn die pumpen dieses Zeug mittlerweile eben in Schiefergestein und die Gesteinsschichten, die für das gute Quellwasser zuständig sind. Und deutsche Brauereien brauchen eben, um sich ans Reinheitsgesetz zu halten, besondere Art von Wasser eben, dieses Quellwasser. Mhm. Und wenn die da diese Scheiße reinpumpen, dann gibt es bald kein gutes deutsches Bier mehr. Punkt seit wann gibt es gutes Wasser in Deutschland? Seitdem wir euch Türken das klauen. Ich bin ja mehr für Twerking. Twerking, genau. Twerking sollte man erlauben und Fracking dafür verbieten. Genau. Ja. Okay, unterschreibt die Petition, weil... Zeige ich dir gleich, wenn wieder ein Lied läuft. Dann kommt hier was ins Stocken. Mach mal die Kamera aus. Das ist wieder irgendwas Unanständiges. Sicher. Oh. Emre hat mir gerade meinen Zahn gefasst. Oh. Ja. An diesen? An diesen. Ah. Zahn. Ja. Steiler Zahn. Ja, was ist los mit euch? Ja, die Sendung ist gleich vorbei. Ne, wenn das Mikrofon aus ist, dann sind wir hier am Rumtoben und Witze am Machen. Und jetzt fehlt es gerade wieder an allem so. Ne? Also Spanien hat gerade 3-0 gewonnen, Holland hat gerade 2-0 gewonnen. Ich war am Wochenende auf einer Hochzeit in der Eifel. Da wurde vor dem Deutschlandspiel tatsächlich von allen die Nationalhymne mitgesungen. In das fand Strophen? Ich ganz schön eklig. Ja. Wow. Nee, die dritte Strophe. Für die erste Strophe brauchst du ja so ein bisschen geografisches Wissen. Mars, Memel, Belt und so. Ist Belt ein Fluss? Belt ist die Region Dänemark da. Edge, Tirol, Belt, Dänemark die Kante, Mars, Memel, Ost-West. Ja. Ja, das ist so die Ausdehnung. Was, des... Was nicht der Bible Belt? Der Bible Belt, ach genau, stimmt. Ach so, okay. Das ist das, worum es bei denen, also bei Hoffmann von Fallersleben auch schon ging. Von ungefähr so Mittlerer Osten, Mittlerer Westen, USA bis Polen. Das war Deutschland. Okay, ja. Frankreich ist erst 1926 erfunden worden, glaube ich. Deutsches Reich, von römische Thomas Frankreich. Nation. Bitte? Deutsches Reich, römische Nation. Ja, Frankreich auch. Ja. Mhm. Wer wollte das Deutsche? Oh, ach, das habe ich heute. Oh, nee, die Geschichte darf ich nicht erzählen. Okay. Ja. Erzähl sie nicht. Nee, weil ich habe nämlich genau das gehört heute. Ja. Oh, scheiße. Scheiße. Oh, gut, der Bummel war so freundlich und hat den Link auf Compact hier gechattet, gepostet. Wenn man Bummel. Diese App hat, dann kann Streber. Man da drauf drücken und dann kann man direkt an dem Appell teilnehmen. Bei mir sinnlos, weil ich habe heute dreimal die Nachricht bekommen, ich habe schon dran teilgenommen. Das heißt, ich habe eigentlich viermal versucht, dran teilzunehmen, weil ich irgendwie dachte, komisch, habe ich doch nicht oder war doch oder ich habe dran teilgenommen. Ich habe mit all meinen Accounts, habe ich unterschrieben. Ich habe 5 Accounts bei Facebook da habe ich alle, mit allen Accounts habe ich... So sollte das bei Bundestagswahlen auch sein. Soldat. Einmal irgendwo einen Link posten, man nimmt dran teil, 3, 4, 5 Mal. Exakt. Ja. Für jeden Browser habe ich einen Account. Ich wollte gerade sagen, dass ich ein bisschen beleidigt bin, weil ich nur mit einem Rüdi befreundet bin auf Facebook und nicht mit 5. Ja, du bist doch mit dem richtigen befreundet. Wo sind die anderen? Die anderen, die sind befreundet. Willst du nicht wissen? Ne, will ich ja gar nicht wissen, ja. Darknet. Okay, dann bin ich raus. Gibt es das wirklich, Darknet? Ja, klar. Ja. Technisch gesehen, ja, und... Die Silk Road ist doch im Darknet. War... Gibt es ja nicht mehr. Gibt es nicht mehr? Nee. Die Amis versteigern ja gerade 30.000 Bitcoins aus dem Bestand der Silk Road-Typen. Das ist interessant, da. Und das Höchstgebot, was ich gesehen habe, war irgendwie bei 75 Millionen Euro. Ist das richtig? Du bist da bestimmt sicher besser informiert. Nee, bei Bitcoin halte ich mich raus. Das ist mir komplett unverständlich. Wo das herkommt, Das ist auch sowas wie Flatter, oder? Ich verstehe es. Ich verstehe ungefähr technisch, was da alles passiert und so weiter. Aber dass man überhaupt nur drüber nachdenkt, da mitzumachen. Ja. Ich meine... Ja, ist wie Telekom-Aktien. Wollen wir raus aus der Spekulationsblase und gehen in eine Spekulationsblase rein? Seid ihr bescheuert oder was? Also ich kenne tatsächlich jemanden, der sammelt die Dinger und der hat damit eine Menge Geld gemacht. Eine Menge Geld. Also von ein paar 20, 30 Dollar, die er verdient hat, zu ein paar Ein paar können das mehr, machen, die ja. Jetzt sind. Insofern nett. Aber es ist wie immer, es gibt ein paar Gewinner, Spekulanten, und es gibt jede Menge Verlierer. Und das ist mir so scheißegal, weil das ist alles Luft. Ja, und willkommen bei... Nur was, ja. Ob es Pornoseiten gibt, auf denen man mit Titcoins bezahlen kann? Titcoins? Ja. Keine Ahnung. Du kennst dich da doch aus in dieser Art Internet. Ja, ja. Das ist dann nicht das Darknet, sondern das Pinknet. Bin ich hier unterwegs. Ja, genau. Ja, die Sendung ist jetzt bald vorbei. Das war wieder Pogo Radio beim Mutterfunk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 25.06. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Zu Gast waren? Zu Gast waren ganz viele Menschen. Möchte ich jetzt alles gar nicht mal aufzählen. Die können alle nochmal ins Mikrofon reinrülpsen. Ja, genau. Und es geht noch ein bisschen weiter bei Punkrockers Radio im Stream, oder? Genau. Geil! Live geht's weiter. Live geht's weiter. Tschüss, bis gleich. Jetzt hören wir noch ein Lied an von Shemale Trouble, eine Band aus Berlin, die es wahrscheinlich gar nicht mehr gibt, mit dem Lied Unkind. Also doch Bitcoins. Ja.